Uzka hat sich ganz in den Dienst der alten Kriegskunst gestellt. Als er in Japan ankam, hat er sich sofort wie zu Hause gefühlt. Und das, obwohl er zu Beginn verschiedene Schwierigkeiten hatte. Die erste Hürde war es, die Sprache zu lernen. Mein Meister sprach weder Englisch noch Deutsch. Morgens bis abends gab es Training, 8 bis 10 Stunden täglich. Auch die Narben in meinem Gesicht, in den Händen etc., das sind alles alte Fechtnarben aus meiner Ausbildungszeit. Er lernte einerseits eine sehr strikte, sehr hierarchische, eine von Disziplin geprägte Welt kennen. So präsentiert er sich auch, zeigt kaum Emotionen. Andererseits erkennt man in ihm diese spezielle Ruhe eines Menschen, der sich auch mit den spirituellen und philosophischen Traditionen der Samurai beschäftigt hat. Diese Traditionen spielen auch beim Training mit seinen Schülern eine wichtige Rolle. Sein Assistent Dominik bereitet 4 Opfergaben vor. Wasser, Reis, Salz und Sake. Die meisten Schüler an diesem Tag sind relativ neu und jung. Auch ein Mädchen und eine Frau sind dabei. Seine Schule ist für Frauen offen, sagt Oskar stolz. Zuerst zur Ruhe kommen, dann sich aufwärmen, spezielle Gangübungen. Manches wirkt aus der Zeit gefallen, manches wie Kriegsspiel. Dann endlich dürfen die Schüler an die Holzschwerter ran. Mit einer echten, scharfen Klinge zeigt Oskar ihnen die Übung. Er besitzt viele Originalwaffen. Einige davon sind 500 Jahre alt. Militärisch, mit ernstem Blick und gespannter Körperhaltung, macht er die Übung vor.